Wer ist hergekommen?« unterbrach ihn Raskolnikow, und im Nu begann er sich wieder zu erinnern. »Ich? Deshalb meine ich, ich habe euch Unrecht getan.« »So sind Sie aus jenem Hause?« »Ja. Ich stand damals mit den anderen im Torweg. Erinnert ihr euch nicht? Ich habe dort meine Werkstatt seit langem schon. Ich bin Kürschner, Kleinbürger, arbeite zu Hause. Am meisten aber kränkte es mich.« Und Raskolnikow erinnerte sich auf einmal klar an die Szene von vorgestern am Tor. Er entsann sich, dass außer den Hausmeistern dort noch einige Menschen, darunter auch Frauen, gestanden hatten. Er erinnerte sich einer Stimme, die vorschlug, ihn auf die Polizei zu bringen. An das Gesicht des Sprechenden konnte er sich nicht erinnern. Und er erkannte ihn auch jetzt nicht. Aber er wusste noch, dass er ihm damals sogar geantwortet und sich nach ihm umgewandt hatte. Also das war die Lösung des ganzen Schreckens von gestern. Am furchtbarsten war ihm der Gedanke, dass er dadurch fast zugrunde gegangen wäre, eines solchen nichtigen Umstandes wegen sich fast zugrunde gerichtet hätte. Also außer dem Besuch in der Wohnung und dem Gespräch über das Blut konnte dieser Mensch gar nichts berichten. So hatte denn auch Porfiri gar nichts, gar keine Beweise, nichts Positives, nichts außer diesem Fieberwahn und außer der Psychologie, die ihre zwei Seiten hat. Wenn also keine weiteren Beweise mehr auftauchen, und sie dürfen nicht mehr auftauchen, dürfen nicht, was kann man ihm dann noch anhaben? Wodurch könnte man ihn dann noch überführen? Selbst wenn sie ihn auch verhaften würden. So hat den Porfiri erst jetzt, soeben erst von der Wohnung erfahren und vorher nichts davon gewusst. »Haben Sie das heute, Porfiri, gesagt, dass ich dort war?« rief er aus, von einer neuen Idee überrascht. »Was für einen Porfiri?« »Dem Untersuchungsrichter.« »Ja, ich habe es ihm gesagt. Die Hausmeister gingen damals nicht hin und da bin ich gegangen.« »Heute?« »Ich war einen Augenblick früher da, als ihr kamt. Ich habe alles mitgehört, alles, wie er euch gequält hat.« »Wo? Was? Wann?« »Ich saß dort bei ihm hinter der Trennwand, die ganze Zeit.« »Wie? Also Sie waren die Überraschung? Ja, wie ist das möglich? Erlauben Sie?«